du warst mein Typ, ich bin auf dich geflogen. Dein erster Kuss mir fast den Atem nahm. Du warst so lieb, doch alles war gelogen. Ich hab's geglaubt, bis ich dahinter kam. Aus, ich will dich nicht mehr sehen. Aus, es hat doch keinen Zweck. Aus, ich pfeife auf dein Flehen. Wenn du heute kommst, ich schick dich weg. Auf einem Ball hab ich dich kurz gesehen. An einem Tisch mit einer blonden Frau. Du hast gelacht, als wäre nichts geschehen. Doch das, was war, das nehme ich sehr genau. Aus, ich kann dich nur noch hassen. Aus, was bildest du dir ein? Aus, es ist ja nicht zu fassen. Wie kannst du nur so herzlos sein? Wie dem auch sei, wohin ich immer laufe, ein anderes Glück steht da und dort bereit. Doch kommt man leicht vom Regen in die Traufe. Es ist zu spät, wenn man erst mal bereut. Aus, ich will das jetzt vergessen. Doch keinen Zweck. Aus, egal was auch gewesen. Wenn du heute kommst, geh nie mehr weg.